1976. In der Bundesrepublik zeichnet sich 1976 das Ende der durch die Ölkrise ausgelösten Rezession ab. Die Auslands- und Inlandsnachfrage steigt, die Bauwirtschaft floriert. Die Unternehmen sind wieder zu Investitionen bereit und die privaten Haushalte geben mehr Geld für Konsumgüter aus. Trotzdem gibt es keinen Grund zum Jubeln. 1976 sind mehr als 1 Million Bundesbürger ohne Arbeit, mit steigender Tendenz. Der Aufschwung bewirkt keine Senkung der Arbeitslosigkeit. Bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck räumt die alpine Skifahrerin Rosi Mittermeier ab. Nach ihrem Abfahrtssieg bricht in der Bundesrepublik ein wahres Rosi-Fieber aus. Erst recht, als die 25-Jährige auch noch Gold im Slalom und Silber im Riesenslalom holt. Was sonst noch geschieht? Die deutsche Lufthansa feiert ihr 50-jähriges Jubiläum und der Zirkus Roncalli erobert die Herzen von Jung und Alt. Der Bundestag verabschiedet eine Neuregelung des Paragraphen 218. Danach wird der Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen nicht mehr als Straftat eingestuft. Die RAF-Begründerin Ulrike Meinhof nimmt sich im Gefängnis das Leben. Mehr als eine Randnotiz. Patrice Chéreaus Neuinszenierung von Richard Wagners Ring des Nibelungen zum 100. Jubiläum der Bayreuther Festspiele sorgt gleichermaßen für Begeisterung wie Empörung. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.